1. Du sollst einen Alter für das Verbrennen von Raucherwerk aus Occasionholz anfertigen. 2. Dieser Alter soll quadratisch sein, ein L lang und ein L breit, so ist way L and hoch, wobei sein Horner ein integraler Bestandteil des Alters sein müssen. 3. Du sollst in vollständig mit reinem Gold übersehen, einschließlich seiner Platt, der Seitenwanden der Horner, und zudem einen am laufenden goldenen Kranz in ihm anbringen. 4. Unterhalb dieses Kranzes sollst du in zwei gegenüber liegenden Ecken jeweils golden Ring befestigen, die dazu dienen, Stangen aufzunehmen, den Alter Trajan zu können. 5. Die Stangen selbst sollen ebenfalls aus Occasionholz gefertigt und mit Gold übersogen werden. 6. Platzier den Alter vor dem Vorhang, der sich vor der Bundeslade befindet, genorgesart vor der Deckplatte über dem Gesetz, wo ich mich dir offenbaren word. 7. Aaron soll der Rauf Wolrichens Raucherwerk verbrennen und swor jeden Morgen, wenn die Lampen vorbereitet. 8. Ebenso soll Aaron es am Abend verbrennen, wenn die Lampen ansundet, die soll ein dauerhaftes Raucheropfer vor dem Herrn sein, das von Generation zu Generation dargebracht word. 9. Es ist du unter seit, fremdes Raucherwerk, Brandopfer, Speisopfer oder Trankopfer auf diesem Alter dazu bringen. 10. Einmal jahrlich soll Aaron und den Hornen des Alters die Sühne vollziehen, in dem das Blut des Sündopfers zur Entsühnung verwendet, Diocese Ritual soll von Generation zu Generation durchgeführt werden, da der Alter dem Herrn hoch heilig ist. 11. Der Herr sprach weiter zu Mose und sagt. 12. Wenn du ein Zahlung der Israeliten durchwirst, soll jeder gemustet man dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben entrichten, zu verhindern, dass ein Plage über sie kommt, warin die Zahlung stattfindet. 13. Jeder, der in die Zahlung einbezogen wird, muss einen halben Schekel nach dem heiligen Gewicht entrichten, wobei ein Schekel zwanzig Jahre entspricht, dies ist als Abgabe für den Herrn vorgesehen. 14. All meine ab zwanzig Jahren, die der Musterung unterliegen, sollen dies Abgabe für den Herrn leisten. 15. Weder die Rechen noch die Armen dürfen bei der Entrichtung dieser Abgabe für den Herrn, dieser Sühnung ihres Lebens dient, mehr oder weniger als einen halben Schekel geben. 16. Du sollst dieses Sungeld von den Israeliten einsehen und es für den Dienstem Offenbarung selbst verwenden, damit es den Israeliten vor dem Herrn als Nadiges Gedenken dient und Leben schützt. 17. Der Herr sprach weiter zu Mose, fertig ein Kupfernsbecken mit einem passenden Kupfernengestell zum Auszennen. 18. Platzi es zwischen dem Offenbarungszelt und dem Alter und Fullwasser hinein. 19. Darin sollen sich Aaron und sein Sohn ihr Hand und Fuß auszennen. 20. Bever sie das Offenbarungszelt betreten oder sich dem Alter nahen, den heiligen Dienst zu verrichten und dem Herrn Führopfer dazu bringen, müssen sie sich auszennen, damit sie nicht sterben. 21. Sie müssen ihr Hand und Fuß auszennen, dem Tod zu entgehen, dies soll ein Uid Vorschrift für Aaron und sein Nachkommen durch all Generation in Hindurch sein. 22. Der Herr sprach ernüt zu Mose und gab weitere Anweisungen. 23. Beschaff dir die besten wohlriechenden Gewürz, 500 Schekel feinsten Balsam, 250 Schekel wohlriechenden Zimt und 250 Schekel wohlriechenden Kalmus. 24. 500 Schekel Cassia, als nach dem heiligen Gewicht, so ein hin olivenol. 25. Der Raus sollst du ein heilig Salbel zubereiten, ein wohlriechend Mischung, sie ein Salbenmischer herstellt, es soll ein heilig Salbel sein. 26. Mit diesem all sollst du das Offenbarungszelt und die Bundeslade salben. 27. Ebenso den Tisch mit all seinen Geriten, den Luchter mit seinem Zubehor und den Racheralter. 28. Des Weiteren den Brandopferalter mit all seinen Geriten soe das Becken und sein Gestell. 29. Du sollst sie weihen, damit sie hoch heilig werden, jeder, der sie berührt, wird der Dirch geheiligt. 30. Auch Aaron und sein Sohn. Sollst du salben und sie auf dies Weise weihen, damit sie mehr als Priester dienen können. 31. Den Israeliten sollst du befehlen, das Diocese all von Generation zu Generation als ein dem Herrn geweihte Saubel zu betrachten ist. 32. Es darf nicht auf den Körper eines gewöhnlichen Menschen gegossen werden, noch dürft ein Mischung mit derselben Zusammensetzung für euch selbst herstellen, des ist heilig und soll euch als heilig gelten. 33. Wer ein solche Mischung herstellt oder devonen einen unbefugten weitergibt, soll aus seinem Volk ausgeschlossen werden. 34. Der Herr befahl Mose, beschaff dir folgend Gewürz, Stakti, Rajaklau und Galbanum, soe reinen Weihrauch, als in Gliechen Menschen. 35. Daraus sollst du ein Raucherwerk zubereiten, ein wohlriechend Mischung, ysie ein selben Mischer herstellt, mit Sols versetzt, rein und für den heiligen Gebrauch bestimmt. 36. Rebe einen Teil davon zu feinem Pulver und bringes in das Offenbarung zelt vor die Bundeslade, wo ich mich dir offenbaren word, es soll euch als hochheilig gelten. 37. Dürft für euch selbst kein Raucherwerk nach derselben Zusammensetzung herstellen, ys für das heilige Raucherwerk vorgesehen ist, es soll dir als dem Herrn geweiht gelten. 38. Wer ein ähnlich Mischung zubereitet, im Sitchen irem Duft zu erfreuen, soll aus seinem Volk ausgeschlossen werden.